Zeit verbringen wir gern mit dir, mit unserem süßen Schnabeltier. Wir finden dich fantastisch, einfach toll und bombastisch. Ein Ornithorhynchus Anatinus hat Schwimmhäute an jedem Fuß. Er ist treu und unanhänglich, einzigartig, ungehänglich. Zähne putzen im Bad, geht besser. Schuhe anziehen, oh yeah. Geht besser. Kämmen das Haar, geht besser. Wir sind wie ein Sandwich und er ist der Killer. Augenaufschlag, oh yeah. Geht besser. Atmen ein und aus, geht viel besser. Sitzen oder stehen, geht besser. Beim Baden wird es nur ein kleines bisschen besser. Jeden Tag genießen wir mit dem netten Ausloakentier. Das Schnabeltier ist immer treu und ehrlich. Treu und ganz ehrlich. Alles ist besser mit Perry. Alles ist besser mit Perry. Alles ist viel besser mit Perry. Alles ist viel besser. Alles ist viel besser. Glauben wir, wenn wir dir jetzt sagen, alles ist besser mit dir. Besser mit dir.